Ich wurde in ein kleines, niedriges Zelt geschafft und dort gefesselt. Zu meiner Rechten und zu meiner Linken kauerten die beiden Beduinen, die mich gefangen genommen hatten, und die abwechselnd schliefen. Ich erwachte durch das Brüllen eines Löwen. Näher und näher ertönte seine Stimme. Ein Löwe umschlich das Lager. Es war die Stunde, in der der Löwe am liebsten um die Herde schleicht. Die Zeit kurz vor Morgengrauen. Ich fragte meine Bewacher: Hört ihr den Löwen? Ja. Heute das dritte Mal, dass er unsere Herde anfällt. Tötet ihn doch. Wer soll ihn töten? Den Mächtigen, den Erhabenen, den Herrn des Todes. Jetzt in der Dunkelheit. Feiglinge. Geh hinaus zum Scheik und sage ihm, dass ich den Löwen erlegen werde, wenn er mir meine schwere Büchse gibt. Ich werde es dem Scheik sagen. Du bist wahnsinnig. Du kannst dem Löwen mit den zwei Schüssen, die du hast, nicht töten in der Dunkelheit. Und dann kannst du dem Löwen nicht entfliehen. Ich bin vollständig bei Sinnen. 20 von uns reichen nicht aus, ihn zu jagen. Und mehrere würden dabei sterben. Was ist? Du hast mich sprechen wollen. Erlaube mir, den Löwen zu erlegen. Du? Allein? Es ist nicht der Erste. Gut, wenn du auf deinem Willen bestehst, so habe ich nichts dagegen. Allah gibt das Leben und Allah nimmt es wieder. Es ist alles im Buch verzeichnet. Gib mir mein Gewehr. Welches? Das Schwere. Und mein Messer. Bring dem beides. Willst du mir nicht die Hände freimachen lassen? Du willst wirklich nur den Löwen töten? Ja. Ich werde mit der Büchse nur auf den Löwen schießen. Gut, du schießt mit der Büchse nur auf den Löwen, ich glaube dir. Löst ihm die Hände. Dass dir eine Flucht nicht gelingen wird, ist dir doch klar. Du würdest nicht weit kommen. Du meinst, ich sei ohnehin ein Kind des Todes. Und du würdest dann unbestrittener Erbe meines Pferdes sein. Töte den Löwen. Alles Weitere wird sich finden. Ich ging vor das Lager. Einige Kamele und zahlreiche Schafe hatten sich zusammengedrängt. Die Hunde hatten sich in den Zelten vor dem Löwen in Sicherheit gebracht. Ich legte mich auf den Boden und kroch langsam vorwärts. Da, es war, als bebte der Boden unter mir, erscholl der Donner seiner Stimme seitwärts von mir. Dann hörte ich ein Stöhnen, ein Knacken und Krachen wie von zermalmten Knochen. Und da, höchstens 20 Schritte von mir, funkelten zwei Feuerkugeln. Rasch hob ich die Büchse, zielte, trotz der Dunkelheit, so gut es gehen wollte, und drückte ab. Ein grässlicher Laut durchzitterte die Luft. Hatte ich getroffen? Ein großer, dunkler Gegenstand schnellte durch die Luft und kam höchstens 3 Schritte vor mir zu Boden. Ich kniete noch fest am Anschlag und feuerte den zweiten Schuss ab. Der war tödlich. Ringsum herrschte Stille. Auch im Lager. Man hielt mich wohl für tot. Sobald das Morgengrauen den Körper erkennen ließ, machte ich mich daran, das Fell abzuziehen. Es fiel mir gar nicht ein, dieses Siegeszeichen zurückzulassen. Dann kehrte ich ins Lager zurück. Du hast ihn wirklich getötet? Allein? Ja, Zedar Ben-Huli. Dann hast du einen Talisman, mit dessen Hilfe du eine solche Tat vollbringst. Ja, hier diese Büchse. Wo liegt der Löwe? Draußen vor den Zelten. Holt ihn euch. Wem gehört die Haut des Löwen? Wir wollen in deinem Zelt beraten, wem das Fell gehört. Tretet ein. Der Scheik und seine Leute folgten mir. Gleich beim Eintritt erblickte ich meine anderen Waffen. Sie hingen an einem Pflock. Mit 2 Schritten stand ich dort, riss sie herab, warf mir die Büchse über die Schulter und nahm den Stutzen in die Hand. Rasch stand ich wieder unter dem Eingang des Zeltes. Zedar Ben-Huli! Ich habe dir versprochen, mit dieser Büchse nur auf den Löwen zu schießen. Aber auf wen ich mit meinem anderen Gewehr schieße, mit diesem hier, das habe ich nicht gesagt. Das Gewehr gehört mir, ich habe es dir abgenommen, gib es zurück. Es gehört in meine Hand und die wird es behalten. Platz da! Aus dem Weg! Du willst fliehen? Packt ihn! Wer mich hindert, ist eine Leiche! Zedar Ben-Huli, ich danke dir für deine Gastfreundschaft. Wir sehen uns wieder! Free! Free! Drei Pferde meiner Verfolger machte ich noch unschädlich, dann hatte ich meine Ruhe. Am anderen Mittag kam mir die erste Schafherde der Hadidin wieder vor die Augen. Und ich ritt im Galopp auf das Zeltlager zu. Der Scheik trat soeben aus dem Zelt, als ich davor anlangte. Elhamdulillah! Preis sei Gott, dass du wieder da bist. Wie ist es dir ergangen? Gut. Hast du etwas erfahren? Ich werde euch Bericht erstatten. Maschallah, ein Löwenfell. Wie kamst du dazu? Ich habe es dem Herrn des Donners abgezogen. Wie viele Jäger waren dabei? Keine. Allah sei mit dir, dass ich dein Gedächtnis nicht verlasse. Ich war allein. Wo? Im Lager der Abu Hamed. Die hätten dich erschlagen. Sie haben es nicht getan, wie du siehst. Sogar Zedar bin Huli hat mir das Leben gelassen. Auch ihn hast du gesehen? Auch ihn. Ich habe ihm 3 Pferde erschossen. Erzähle! Nicht jetzt, nicht dir allein. Denn sonst muss ich alles doppelt berichten. Rufe deine Leute und dann sollst du alles ausführlich hören.